wieder so geil wie ich. Wäre geil, wäre geil, wäre es wieder so geil wie ich. Wäre geil, wäre geil, wäre es wieder so geil wie Wäre geil, wäre geil, wäre es wieder so geil wie ich. Wäre geil.